Ja, nun folgt eine Rede zur Lage der Nation von der Bundeskanzlerin von Regenbogistan. Da ist halt echt eine Regenbogenflagge im Hintergrund. Du Scheiß-Stereotyp, du wandelndes Manuela. Ja, vor Heilige allen Dingen. Scheiße. Alles nur hohle Phrasen. Ich wundere mich echt, wie das funktioniert, tatsächlich Politiker zu sein und wirklich so hohle Phrasen rauszuhauen. Ich bin total gespannt, was ein Ida-Hot ist. Ich auch. Der 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homo- und Transfeindlichkeit, der Idaho. Es ist ein guter Tag. Denn am 17. Mai 1990 hat die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität aus dem internationalen Katalog der Krankheiten gestrichen. 17 und 5, diese beiden Zahlen, erinnern aber auch an den Paragraphen 175 des Strafgesetzbuchs, der einvernehmliche homosexuelle Handlung unter Strafe gestellt hat. Unter Männern, muss man noch dazu sagen. Nicht unter Frauen. Von heute aus wirkt das absurd und weit weg. Aber die Verurteilungen seit 1945 sind bis heute rechtskräftig. 5.000 Betroffene leben noch und sind vorbestraft. Im März Betroffene Männer. Frau Frauenministerin. hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung dieser Urteile beschlossen. Die noch lebenden Opfer sollen rehabilitiert und entschädigt werden. Endlich. Aber auch heute erleben lesbische, schwule, Die noch lebenden männlichen Opfer. bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt. Der Idaho erinnert Nicht vom Staat. Außerdem Beispiele bitte. daran. Außerdem hat sie Jeder Mensch gerade muss auch die eigene heute Sexualität. werden Lesben und Schwule gesagt. Also sie hat mal eben die ganzen Opfer vereinnahmt, um heute die bunthaarige Masse irgendwie damit in Verbindung zu bringen. Finde ich auch eine ziemlich Ja, ist eigentlich nicht sehr taktvoll den Eigentlich Leuten hätte gegenüber, sie, die immer noch vorbestraft ja, sind. das Witzige ist, eigentlich hätte sie halt auch gar keinen Grund darüber zu reden, weil sie ist nicht Ministerin für Homosexualität oder so. Und sie ist auch nicht Ministerin für Männer. Und das hat Du, ich mit. weiß, hast du dich mit dem Staatsapparat von Einhornister an so sehr, dass du weißt, wer da was macht? Also ich. Naja, aber das ist ja im Prinzip das Ding, ne, dass die ja für Männer nicht zuständig sind, weil es ist ja auch jeden Tag Weltmännertag, ne, das kommt ja schon mal dazu. Die wurden zwar, ne, systematisch hier vom Staat verfolgt, wenn die andere Männer geliebt haben, wie wir gerade gelernt haben, aber es ist jeden Tag Weltmännertag. Und deswegen haben wir auch ein Frauenministerium wegen Gleichstellungspolitik, damit wir endlich Gleichheit haben. Sexuelle Orientierung, die eigene geschlechtliche Identität leben und zeigen können. Alle, die an diesem Tag Aktionen machen oder auf die Straße gehen für Vielfalt, gegen Diskriminierung, für Gleichstellung und Gleichbehandlung, haben meine Unterstützung.